Sie hören Studio 9 im Deutschlandradio Kultur. Die Hauptstadt, wenn man so will, des sogenannten Islamischen Staates, Mosul im Nordirak. Die Stadt, in der der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi das Kalifat ausrief im Sommer 2014. Aber es ist auch die letzte Hochburg im Irak für den IS. Kurdische und irakische Kämpfer rücken auf die Stadt zu, ziehen einen immer engeren Kreis. Und so geht man davon aus, dass es zu einer ganz wichtigen Schlacht gegen den IS und um Mosul kommen wird. Auf diese Schlacht bereiten sich viele Seiten bereits vor, auch zum Beispiel Flüchtlingshelfer, die planen den Bau von zusätzlichen Camps im Land, weil Hunderttausende die Stadt verlassen werden müssen. Aber auch die Bundeswehr, sie ist beteiligt durch Waffenlieferungen und durch Ausbildung der kurdischen Kämpfer. Ursula von der Leyen sieht das als eine Erfolgsgeschichte an und macht sich zum wiederholten Mal vor Ort ein Bild von der Lage im Irak. Wir wollen uns unser eigenes Bild machen mit der Journalistin Birgit Svensson, die seit vielen Jahren immer wieder im Irak lebt und von dort berichtet, im Moment in Bagdad. Schönen guten Tag. Ja, hallo nach Berlin. Wie groß ist denn der Teil noch des Irak, in dem der IS die Kontrolle hat? Na, es ist ungefähr 2/3 haben sie verloren, also noch 1/3 übrig von dem, was sie im Juni und August 2014 erobert hatten. Also kann man, was den Islamischen Staat angeht, schon davon sprechen, dass sich strategisch die Lage gebessert hat, Stichwort Erfolgsgeschichte? Ja, sie haben viel verloren, das ist richtig. Also territorial haben sie viel verloren. Allerdings, da klingt schon so ein leichtes Aber bei Ihnen mit, ist die Situation damit nicht viel besser geworden? Nee, natürlich nicht, weil es bedeutet ja nicht, wenn man militärisch vorankommt, dass man auch in den Köpfen der Leute vorankommt. Und solange der IS noch Unterstützer hat in der irakischen Bevölkerung, wird er auch nicht gänzlich besiegt werden können. Die Menschen im Land, kann man denn sagen, es gibt für die so ganz klar sichere Gebiete unter Regierungskontrolle auf der einen und klar unsichere Kriegsgebiete auf der anderen Seite, oder ist das fließend? Ja, doch, der Süden Iraks, also mit der mittlerweile zweitgrößten Stadt Basra. Früher war ja Mosul die zweitgrößte Stadt, aber da ist über 1 Million Leute sind da aus Mosul geflohen. Das heißt, jetzt ist die zweitgrößte Stadt im Irak Basra. Basra war nie vom IS bedroht. Also der ganze Süden unterhalb von Bagdad war nie IS-Gebiet. Das spielte sich also alles im Norden und im Westen von Bagdad ab. Und in Bagdad selber und in diesen Teilen, in denen eben der IS nicht ist, kann man dann sagen, es ist sowas wie Normalität, Arbeit, Schule, Alltag und ausreichende Ressourcen? Ja, na klar, ich gehe einkaufen, ich gehe am Tigris spazieren, wie alle anderen auch, Familien, gehe ins Theater, gehe ins Konzert, gehe ins Kino. In Bagdad herrscht ein ganz normales Leben. In den Gebieten des IS natürlich nicht. Immer noch ist Anbar zum Beispiel, das ist die westliche Provinz, nordwestliche Provinz von Bagdad, die größte, territorial größte Provinz im Irak, ist immer noch unter der Kontrolle des IS. Selbst wenn die Hauptstadt, die Provinzhauptstadt Ramadi und auch die größte Stadt Fallujah zurückerobert worden sind, aber die Provinz ist noch nicht befreit vom IS. Und die vielen Menschen, die durch diese Auseinandersetzung fliehen mussten und die nicht das Land verlassen haben, sondern Binnenflüchtlinge sind, von denen kommen ja sicher dann eben auch viele in die Städte, die Sie genannt haben, also Bagdad oder Ramadi war das im Süden, richtig? Wie nehmen die Iraker denn diese Menschen auf? Kann man sagen, das ist ein Problem, was innerhalb des Landes gut gelöst wird? Nein, es wird nicht gut gelöst, aber es wird irgendwie gelöst. Also auch in Bagdad gibt es Flüchtlingscamps, das weiß man immer alles gar nicht. Viele Flüchtlingscamps, die entweder Menschen aus Anbar, aus der, wie ich schon sagte, aus der nordwestlichen Provinz aufgenommen haben oder auch aus dem Norden, aus Nineveh zum Beispiel oder aus Mosul. Aus Mosul sind ganz, ganz viele in Bagdad gestrandet. Also es gibt Flüchtlingslager eigentlich im ganzen Land, auch im Süden des Irak, Basra, Kerbela, überall sind Flüchtlinge. Im Irak selber sind etwa 3,5, sagt die UNO, 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge verteilt, überall im ganzen Land. Sie haben es natürlich vorhin schon so ein bisschen mit dem angedeutet, was Sie gesagt haben, über das, was die Iraker in den Köpfen haben. Ich würde trotzdem noch mal nachfragen nach so einer möglichen Situation jenseits des Problems IS. Sie beobachten den Irak ja schon sehr lange, auch die Zeit, in der das Ganze mit anderen Kriegen seinen Ursprung genommen hat. Würden Sie denn sagen, wenn das Problem IS jetzt besiegt ist, dann kommen sofort die nächsten Machtkämpfe? Waffen sind ja nun unglaublich viele im Land. Oder ist dann so eine greifbare Chance, Stabilität und Wiederaufbau zu erreichen? Ja, natürlich kommen die Machtkämpfe und die Leute hier sagen mir alle, dass es erst richtig losgeht, nachdem der IS vertrieben wurde. Also wenn wir uns erinnern, 2003, als die Amerikaner hier einmarschiert sind, da war diese Militäroperation minutiös geplant. Es war alles durchgeplant. Aber sie hatten nicht einen Gedanken daran verschwendet, was nachher mit dem Irak passiert. Und so stellt sich das jetzt wieder dar. Die Amerikaner planen jetzt noch minutiös die Operation zur Rückeroberung von Mosul. Ich habe gesehen, wie alles mobil gemacht wird. Ich bin vor 2 Tagen von Kurdistan, von Erbil nach Bagdad geflogen. Auf dem Flughafen in Erbil stehen die Apache-Hubschrauber, die Chinook-Hubschrauber. Es steht also alles bereit für die Rückeroberung oder für die große Schlacht um Mosul, aber keiner hat sich einen Gedanken gemacht darüber, was nachher passiert. Und das ist das Problem. Könnte denn die jetzige Regierung unter Haider al-Abadi überhaupt eine sein, die eine Zukunft hat, oder ist das sowieso nur für die Dauer dieses Kampfes? Oh, die Regierung löst sich gerade auf. Vorgestern ist der Finanzminister vom Parlament aus dem Amt gejagt worden. Die Woche davor der Verteidigungsminister. Also Ursula von der Leyen kam gestern hier an und hatte überhaupt keinen Gesprächspartner, weil es gibt keinen Verteidigungsminister im Irak. Die Schlüsselressorts, Verteidigung, Innenminister gibt es auch nicht. Ein Finanzminister, wie gesagt, im Moment auch nicht. Die ganze Regierung in Bagdad löst sich im Moment auf. Es ist ein einziges Chaos. Vielen Dank. Birgit Svensson war das. Sie berichtet immer wieder aus Bagdad. Vielen Dank für das Gespräch. Okay, bitte.